und du bist nicht bei mir. Seit gestern Nacht kann ich nicht schlafen und ich starr aufs Bild von dir. Halt die Locke, bist du gegangen? Kein letztes Wort, kein letzter Kuss. Bitte tu mir das nicht an, bitte mach jetzt noch nicht Schluss. Deine Entscheidung ist gefallen, du lässt mich allein. Das finde ich echt gemein. Das kann es jetzt nicht sein, dass du mich einfach fallen lässt. Du lässt mich allein. Steh vor deinem Haus und hoffe, vielleicht öffnest du die Tür. Schießt aus dem Fenster voller Tränen, man, ich kann auch nichts dafür, dass mit uns nicht mehr geklappt hat. Vielleicht sollte es so sein, du weißt, dass ich dich echt geliebt hab. Bitte lass mich nicht allein. Deine Entscheidung ist gefallen, du lässt mich allein. Das finde ich echt gemein. Jetzt nicht sein, dass du mich einfach fallen lässt. Du lässt mich allein. Jetzt schau ich mir die Orte an, an denen wir gemeinsam waren. Und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, kann ich mir das sparen. Es ist ja aus, ich hab's kapiert. Ich habe es jetzt eingesehen.